Um 1 Uhr nachts, mitten in Mexiko-Stadt, warten Tankwart Rubén Linares und seine Kollegen auf eine neue Benzinlieferung. Mit ihnen eine kilometerlange Schlange verzweifelter Autofahrer. Schon seit dem Morgen stehen die Zapfsäulen still. So etwas haben wir noch nie erlebt. Benzinmangel. Wir Tankwarte leben von den Trinkgeldern und wenn es kein Benzin gibt, verdienen wir nichts. So einfach ist das. Seit 4 Tagen dauert der Nervenkrieg für die Bewohner der Megacity schon. Tankstellen suchen, die noch geöffnet haben, stundenlanges Schlange stehen, manchmal umsonst, weil es nicht für alle gereicht hat. Staus durch die Wartenden vor den noch geöffneten Tankstellen. Über Nacht hat die neue Regierung den Benzindieben, den Huachicoleros, den Krieg erklärt und die Pipelines schließen lassen. Die Kriminellen hatten sie angezapft. Etwa 2,7 Milliarden Euro betrug der Schaden 2018. Jahrelang war der Staat nicht in der Lage, den Verbrechern das Handwerk zu legen. Erstmals wird jetzt gegen sie ermittelt. Die wichtigsten Pipelines vom Militär geschützt. Das neue Verteilsystem funktioniert nur über Tanklastwagen. 5.000 sind im Einsatz, aber das sind offensichtlich nicht genug. In der Hauptstadt und auch anderen großen Städten des Erdölförderlandes Mexikos ist Benzin knapp. 7 Bundesstaaten sind vom Mangel betroffen. Auch am Morgen haben viele Tankstellen ihre ersehnte Lieferung noch nicht erhalten. Taxifahrer Oscar Mota wartet schon seit 2 Stunden an einer, die beliefert wurde. Ich finde gut, dass der Präsident etwas gegen die Huachicoleros unternimmt. Aber uns schadet er damit. Wir müssen uns 2-3 Stunden anstellen, um nur so viel Benzin zu erhalten, wie sie uns geben wollen. Und diese Zeit bezahlt mir niemand. Viele in der Schlange erkennen den guten Willen der Regierung an, etwas gegen organisierte Kriminalität zu tun, kritisieren jedoch die Planung. In der Millionenmetropole mit ihrem schlechten öffentlichen Nahverkehrsnetz sind alle vom Benzinmangel betroffen. Laura Carrion wird ihre Kinder morgen nicht mehr in die Schule fahren können, wenn sie heute kein Benzin ergattert. Hoffentlich ist das alles für einen guten Zweck. Irgendwo muss man ja anfangen, wenn man die Dinge ändern will. Ich hoffe, unser Schlangestehen lohnt sich. Unternehmer schlagen Alarm. Millionenschäden seien die Folge. Die Versorgung mit Lebensmitteln gerate in Gefahr. Ein Verband fordert, die Pipelines sofort wieder zu öffnen. Präsident López Obrador ruft die Bevölkerung zur Geduld auf und macht klar, wer den Benzinhahn in der Hand hat. Wir werden schon sehen, wer der Stärkere ist. Die Kriminellen verlieren jetzt ihr Einkommen. Natürlich entstehen durch unsere Maßnahmen Probleme. Deshalb bin ich der Bevölkerung dankbar für ihre Unterstützung. Helft uns, damit es keine Panik gibt. Denkt daran, dass wir genug Benzin haben. Alles sei nur eine Frage der Verteilung. Wann es wieder ausreichend Benzin geben wird, ist unklar. Schon schlagen einige Kapital aus dem Mangel. In sozialen Netzwerken wird der Liter Benzin zum doppelten Preis angeboten.